teile euch jetzt etwas mit von dem armen Inuit, der seine Erlebnis ohne Shit nur denkt an Suizid. Er hat dank einer Depression Freude am Sterben bekommen und hat gemerkt, es fehlt Munition. Er müsste zuerst noch bestellen davon. Komm, ist er im Internet, googelt er sich ein Sterbebett und bucht einen Flug bei EasyJet, weil er in die Schweiz zu Exit will. Er hat sich zum Gehen eine Flasche Alkohol und noch ein guter Haltungsfrau oder so geschnappt und mit ins Iglu genommen. Doch wo er fortissimo ist auf Sechstes zu reden gekommen, hat sie Mitleid bekommen, hat ihn dann auch angelassen. Doch auf seinem Bett und so ist sie einfach nicht recht gekommen. So sind sie beide so glücklich gekommen.